Wenn vor Hoge das Krabbenschleppnetz im Meer versinkt, wenn der Schweinswal am Strand von Hörnum erbärmlich stinkt, gehen die Touris mit Gummistiefeln aufs Watt hinaus. Und die Robben auf ihrer Sandbank lachen sie aus. Wo die Windradsignallichter blinken am Firmament. Und an jedem der Strände irgendeine Wieke brennt. Da fühl ich mich im echten Norden wirklich daheim. Und will nie mehr in diesem bayerischen Söderland sein. Nein. Und will nie mehr in diesem bayerischen Söderland sein. Nein. Wo schwimmt er denn? Wo blubbert er? Wer glaubt er, dass er ist? Na, der Pazifisch aus dem Pazifik. Das ganze Meer schwappt nur mich, denn ich bin nur ein Pazifisch. Selbst wenn du nur eine Krabbe bist, dann fress ich dich ganz sicher nicht. Denn ich bin nur Pazifisch. Jetzt hat er in ihrer Nordsee. Herzlich willkommen hier im Kellerstudio des Konservenradio Dosenhausen. Ihr hört Konserve Nummer 238, mein Name ist Andreas und seichte Audiounterhaltung ist Programm. Pazifisch, das kann, ja, kann auch pazifisch, Pazifik, egal. Am 7.8.2025 war Geocaching Stammtisch in Wiel, diesmal biergartig in Marienhagen. Und er war besser besucht als zunächst gedacht. Ab und zu kamen auch ein paar Wespen, aber die stellten nach Abdeckung der Getränke kein Problem dar. Nette Bedienung, überwiegend schmackhafte Speisen. Ja, da war ein überwiegend, denn wir sollten ja schon bei Anmeldung bzw. am Vortag des Events den Speisewunsch melden. Im Angebot war ein argentinisches Steak, 300 Gramm mit Schmorzwiebeln, Speck und Spiegelei, sowie Pommes und kleinem Salat. Und ich dachte, gönn dir mal was Gutes. Vor Ort hörten wir dann, dass wir unsere Wahl noch ändern könnten. Es gäbe die große Karte, denn es war richtig was los. Dennoch fragte ich sicherheitshalber, was es denn für ein Steak sei. Rumpsteak, Filet, Hüfte? Die Bedienung wusste es nicht, aber es sei lecker. Na gut, dachte ich, dann lasse ich mich überraschen. Auf die Frage, wie ich es denn haben wolle, antwortete ich Medium. Sie hakte nach, lieber Medium plus? Nö, Medium. Nach einer Weile servierte man mir den Teller mit dem Steak, einem Fleischblock geschätzt 4x4x8 cm. Darauf, surrealistisch anmutend wie eine Dali-Uhr, ein Spiegelei, über einigen Schmorzwiebeln und daneben Pommes im Fleischsaft. Der kleine Salat käme gleich. Erwartungsvoll schnitt ich das Steak an und ja, es war im Kern fast roh. Die Temperatur laut Fingerprobe bei ca. 40 Grad. Schade, deshalb ließ ich es mit der Bitte zurückgehen, es nochmals auf den Grill zu legen. Es sei mir dann doch etwas zu rare. Sie hätten es besser Medium Plus nehmen sollen. Einige Minuten später kam es wieder. Medium Plus. Gartechnisch akzeptabel, geschmacklich aber so lala. Dass da noch ein Salat zugehörte, war mir durchs Hin und Her ganz entfallen. Und so warte ich, weil ich nicht nachfragte, theoretisch immer noch drauf. Bares für Rares, Bares für Rares, mal ganz anders. Achtung, Wortwitz. Ansonsten gestaltete sich der Abend nett, mit vielen Gesprächen, Leuten, die man schon lange nicht mehr traf und Erzählungen, die man kaum erwartet hätte. Skandale, Skandale, Skandale. Zu allem Überfluss griff der Wirt gefühlt jede Stunde zur Klampfe und setzte sich zu uns in den Biergarten, wo er den Anwesenden ein italienisches Liedchen trällerte. Er erinnerte mich in Art und Aussehen ein kleines bisschen an Frank, nur italienisch. und mit Schürze. Danke übrigens fürs neuliche Daumendrücken. Fazit, schön. Ich werde wieder hingehen, aber die nächsten Male nehme ich definitiv Pizza, Krüstchen, Pommes oder Nudeln. Die sollen laut der KonsumentInnen gut gewesen sein. In dem Zusammenhang. Irgendwann, zum Anfang meiner Gasgrillzeit, hatte ich Steaks aus einem Stück Rinderfilet geschnitten. 3 bis 4 Zentimeter dick, ideal für den Grill. Blöd nur, ich habe sie erst kurz vor dem Grillen aus dem Kühlschrank genommen und so kam es, dass das Fleisch außen schön knusprig, aber innen noch roh war. Ich mutmaßte, dass es an der niedrigen Kerntemperatur von ca. 5 Grad Celsius lag, als ich es auf den Grill legte. Seitdem hole ich das Grillgut je nach Dicke immer 1 bis 2 Stunden vor dem Grillen aus dem Kühlschrank, damit es auf Zimmertemperatur kommt. So gelingt es besser, außen durch und innen rosig, sofern man Medium mag. Glasfaser-Update! Pünktlich zum Freitagabend waren unsere Einfahrten wieder befahrbar. Der Gehweg präsentierte sich in tiefem Schwarz, glänzte ein wenig und allüberall klebten weißliche Pollenkugeln drauf. Der Asphalt war noch ölig, denn es war warm. Es scheint ohnehin diese Art Asphalt zu sein, der bei größerer Wärmeeinwirkung weich wird. Wenn man dann drauf parkt, hat man unter Umständen ein böses Erwachen, wenn sich der Asphalt ins Reifenprofil setzt und dann beim Losfahren darin verbleibt, sprich als größerer Fladen aus der Gehwegdecke gerissen wird. Das ist mir vor Jahren mal mit einem Geländewagen passiert, als um einen Gullideckel herum Asphalt dilettiert wurde. Beim Losfahren verblieb ein größeres Stück so 10 x 20 cm am Reifen. Das baute nicht nur auf, sondern löste sich bei langsamer Fahrt nicht einmal, sodass ich mich gezwungen sah, die Masse mittels eines Schraubendrehers aus dem Profil zu hebeln. Seitdem bin ich vorsichtig und werfe im Zweifelsfall eine Schaufel Sand auf diese Stellen. Trennmittel, so wichtig! Trennschleifrige Nacharbeiten erübrigten sich übrigens, will sagen, ich kam unproblematisch mit der Sänfte auf die eine Einfahrt und mit der Diva am Montagmorgen von der anderen runter. Das haben die gut gemacht, wenngleich sie den abgesackten Bordstein zur Straße hätten anheben können, um dort das Loch zu beseitigen. Naja, dafür gab's mutmaßlich keinen Auftrag und ohne Auftrag keine Leistung. Und wo ich gerade bei Leistung bin. Die von unseren Solarmodulen aufgefangene Sonnenenergie lag im Juli 23, 24, 25 in etwa gleich auf. 2,13, 2,18 und 2,15 Megawattstunden. Im Juni waren die Unterschiede in den 3 Jahren größer. 2,76, 2,14 und 2,40 Megawattstunden. Nichtsdestotrotz liegen wir dieses Jahr mit den Sonnenstunden offenbar im guten Durchschnitt. Letztes Jahr haben wir 64% unseres Stromverbrauchs durch Eigenproduktion, sprich Solar und Speicher, gedeckt. Dieses Jahr liegen wir bei knapp 75%. Das wird sich allerdings noch relativieren, weil nun die sonnenschwachen Monate folgen. Am Jahresende werde ich es genau wissen und berichten. Was ich aber jetzt schon weiß, ist, dass ich die Installation der Anlage nicht bereue. Ärgerlich ist lediglich die schmale Vergütung für die Netzeinspeisung. Jetzt im Sommer speisen wir zwischen 60% und 80% der erzeugten Energie ein. Hätten wir die in den sonnenschwachen Monaten zum gleichen Preis zurück, wären wir stromtechnisch mutmaßlich autark. Ich hab's nicht nachgerechnet. Bitte dabei berücksichtigen, wir erwärmen unser Wasser mit Strom, das heißt per Durchlauferhitzer und mittels Untertischgerät. Finanziell effizienter wird es, sobald wir eins der Autos durch ein Elektrofahrzeug ersetzen können. Dies sollte in jedem Fall als Energiespeicher dienen können, sprich, es muss die Möglichkeit bieten, den Strom ins Haus zurückzuspeisen. Bei ausreichender Akkukapazität, so 50 bis 70 Kilowattstunden, käme man an den meisten Sommertagen ums Netzeinspeisen zu Spottpreisen herum, weil das Auto das größtenteils puffern könnte. Also, sobald ich in Rente bin und das Auto tagsüber zu Hause ist. Bis dahin sollte vielleicht auch eine Wärmepumpe am Start sein. Dann diente das eingesteckte Auto als Puffer für Über- oder Unterkapazitäten. Für kleinere Besorgungsfahrten benötigte ich schließlich keinen vollen Akku. Wie auch immer. Aber 2 Dinge benötige ich noch. Erstens so ein Teil, was meinen Strom allphasig vom Netz trennt, wenn das Netz ausfällt. Dann führe meine Anlage nicht runter und ich könnte meinen, inklusive gespeicherten Strom nutzen. Zweitens Eine allphasige Trennvorrichtung, die meine Anlage verbrauchsangepasster runterregelt, sprich eine Einspeisung meines Stroms ins Stromnetz verhindert, wenn zum Beispiel alle Speicher und Autoakkus voll sind. Wofür ich das brauche? Ganz einfach, damit die Fossillobby-Tante nicht von meinem Strom profitiert. Von wegen Vergütung für Strom aus PV-Anlagen streichen. Keine Vergütung, kein Strom, so einfach ist das. Würden das alle so machen, könnte die Trina eigentlich packen, aber was weiß ich schon. Uneigentlich käme dann mutmaßlich ein PV-Steuergesetz nebst Gebührenordnung, um eine eigene PV-Anlage betreiben zu dürfen. Das glaubt ihr nicht? Abwarten. Da sehe ich nämlich schwarz. Schwarz sehe ich realistischerweise ebenso für eine ernsthafte Gesangskarriere. Oder wie ich immer sagte, wenn ich der Ansicht bin, dass mich jemand singen hören möchte, sollte ich mit dem Trinken aufhören. Obwohl das Intro überaus nüchtern entstand. In einer Phase der Abstinenz quasi. Darum gibt's auch keine Ausreden. Außer vielleicht zufällige Tonverfehlung als eigenständige Kunstform oder, um es analog zu Bob Ross zu sagen, Singing with Happy Little Accidents. Und danach wird der Popschutz am Mikroständer ausgeschlagen. Beat the Devil out. Ja, der Bob. Ehrenmann. Leider tot. Und er hatte recht. Jeder kann malen. Singen hingegen, nun ja, ist vielleicht nur eine Frage der Übung. Sonst gäbe es ja auch keinen Gesangsunterricht. Ob es da auch diese Fälle gibt, wo Gesangslehrende ihren SchülerInnen sagen, hör mal, geh nach Hause, das hat keinen Zweck. Vergiss die Singerei, das kriegst du nie hin, selbst mit einer Stimmband-OP und Autotune nicht. Steck deine Kohle lieber in sinnvolle Dinge. Wenn du unbedingt was mit Mikrofonen machen willst, mach Podcast, aber nicht singen. Vertrau mir, die Wahrheit ist kein Mobbing. Grüße! Falls nun Einzelne oder gar die gesamte Gehörschaft hofft, zukünftig von derartigen Meisterwerken der tonverfehlten Sangeskunst verschont zu bleiben, nun mutmaßlich eher nicht. Als selbst auserkorener Harmonienmeister dieses Podcasts ist es schließlich meine ureigenste Aufgabe, diese auditiven Spezialitäten zu präsentieren. Und wem, wenn nicht euch? Heute, am 13.8., hat es tatsächlich jemand geschafft, mit irgendeinem Auto vor unserer Einfahrt auf dem neuen Asphalt zu stehen und hat dann am Rad gedreht. Seitdem haben wir eine kleine Kuhle im Teer. Wer hätte es gedacht? Ach Quatsch. Ist ja gar kein Teer. Ist ja Asphalt. So mit Bitumen und Loch. Jetzt. Und ich habe mich schon gefreut, dass ich im Winter einfach so mit dem Schneeschieber eine glatte Fläche ziehen kann. Nein, jetzt Loch. Mit Eis. Mutmaßlich. Wer weiß das schon? To whom it may concern. In der letzten Konserve sprach ich übers Dronieren. Die ältere Gehörschaft erinnert sich. In diesem Zusammenhang geisterten neulich Meldungen durchs Netz, dass das Luftfahrtbundesamt rückwirkend Gebührenbescheide versende, unter anderem für die UAS-Betreiberregistrierung und den EU-Fernpilotenkenntnisnachweis. Und ja, das kann ich bestätigen. Nun ist es offenbar so, dass bei einigen Drohnenpiloten der Kenntnisnachweis und die Registrierung vor über 3 Jahren erworben wurde. Und einige der Ansicht sind, dass bei einer Verjährungsfrist von 3 Jahren die Gebühr nicht mehr bezahlt werden müsse. Dem ist wohl leider nicht so, denn die Fälligkeit und die Verjährung setzt eine Festsetzung der Gebühren voraus, damit die Verjährung greift. Nachzulesen auf der Seite des Luftfahrtbundesamts.de. Wird ein solcher Gebührenbescheid ausgestellt, erhalten Zahlungspflichtige eine E-Mail an die E-Mail-Adresse, die seinerzeit bei der Registrierung angegeben wurde. Blöd, wenn Zahlungspflichtige diese E-Mail-Adresse nicht mehr haben oder die Nachricht im Spam-Ordner landet, denn es empfiehlt sich nicht, den Bescheid einer Behörde zu ignorieren. Da hilft es auch nicht, wenn man mit Drohnen nichts mehr im Hut hat, denn mit dem Erwerb des Kenntnisnachweises oder der Registrierung wurde die Leistung erbracht und die ist nun zu bezahlen. Den eigentlichen Bescheid nebst der Zahlungsinformation kann man übrigens auf seinem Konto auf lba.openuav.de abrufen. Dort einfach mal nachzusehen empfiehlt sich insbesondere dann, falls man noch nicht benachrichtigt wurde oder mutmaßt, dass die E-Mail möglicherweise nicht ankam. Bei der Gelegenheit kann man dann auch gleich seine Betreiberkontodaten prüfen und gegebenenfalls anpassen, wozu man im Übrigen ja ohnehin verpflichtet ist. Warum erzähle ich euch das? weil mir vielleicht der eine oder die andere aus der Drohnenblase zuhört und das nicht auf dem Schirm hat oder das Hobby bereits aufgab oder was weiß ich. Aber auch, weil ich mir vorstellen kann, dass irgendein Abzocker auf die Idee kommt, falsche Gebührenbescheide an Leute zu versenden, die in sozialen Medien oder auf ihrer Seite mal anklingen ließen, eine Drohne zu betreiben. Da könnte der Faktencheck in eurem Betreiberkonto aufschlussreich sein, falls eine fragwürdige Zahlungsaufforderung schon an der E-Mail hängt. An dieser Stelle nochmals der Hinweis: Ich bin kein Jurist und erzähle nur, was ich wie mutmaße verstanden zu haben und wie es bei mir gelaufen ist. Bitte danke. Kaum erzählte ich vom Wipperfürther Stammtisch, zack, war schon wieder der 16. Wie so ein Monat doch vergeht. Diesmal hatte Hedwig Eule die Orga inne und sie hatte sich etwas ganz Besonderes ausgedacht. Doch hört selbst. Ja, es ist Sonntag, der 17.08.2025 und wir gehen spazieren. Mutmaßlich die Standardrunde. Wir setzen heute aber nicht wie gewohnt zu Hause ein, sondern etwas später. Wir haben noch jemanden besucht und sind jetzt irgendwo in der Mitte vom Weg. Da fliegt eine Taube weg. Ja. Die Ratten der Lüfte. Ja, Lindler ist ziemlich zerrissen. Überall wird immer noch Glasfaser gelegt. Absperrungen, Radlader, Minibagger, Mikrobagger, irgendwas mit Bagger. Und die Holde geht einen unüblichen Weg. Ja, sonst sind wir doch immer andersrum gegangen, ne? Und wo gehen wir jetzt runter? Den steilen Berg. Ah, den steilen Berg. Wir gehen heute den steilen Berg. Das ist ja auch mal was. Moin. 11.8. So, was wollte ich euch erzählen? Gestern war Geocaching-Stammtisch in Wipperfürth. Es war der 130. Stammtisch. Aber hier ist ja auch echt eine Menge gebaut. Das kannte ich gar nicht, dass die Straße nach hier. Früher ging das hier gar nicht weiter. Ging bis immer bis hier drüben. Das ist so Ruhrweg. Und ja. Aber hier war ich früher nie. Wir sind aber schon öfter da runter oder hochgekommen. Mal auch hier liegt Glasfaser, guck mal. Ja, hätte Fahrradkette. Ach, hier sind wir mal hochgegangen. Ja. Hier sind wir doch noch nie hoch. Doch, hier sind wir schon mal hochgegangen. Ich kann mich nicht erinnern. Nein. Bestimmt einmal. Dann habe ich es. Ja. Und dann habe ich so geschwitzt. Ja, genau. Und dann habe ich es gelassen, ne? Dann nie wieder. Selbst runter ist ja schon unangenehm steil. Deswegen sind da die Fangzäune. Was ist das hier für eine Treppe? Achso, das ist hier wegen der Leiter, genau. Die Fangzäune, ja. Damit du nicht auf die Straße fliegst. Ja, immer mal was Neues hier im Ort, ne? Ich kenne mich nicht mehr aus, oder? Ich hab's vergessen. Also, gestern Geocaching-Stammtisch in Wipperfürth. Nummer 130. Und es war ein CCE-Event von Hedwig Eule. Zum 25. Jahrestag des Geocachings oder eher Jahresjahr, weil der Tag, der war es ja nicht zwangsweise. Weil wir haben ja jetzt Jubiläum und dazu hat sich Hedwig Eule was ganz Besonderes ausgedacht, denn sie wird ein Mystery legen und es wird ein Mystery-Cache des Stammtischs Wipperfürth. Und dazu konnte jeder, der wollte oder auch nicht wollte, ein Rätsel einreichen. Und diese ganzen Rätsel werden verwurstet in diesem Mystery. Und dieses Community Celebration Event, CCE, wurde dann kurzfristig umbenannt in, wie nannte sie es, irgendwas mit G? GME habe ich genannt. G? GME. GME. Ja. Aha, und das heißt? Gemeinsames Mystery Event. Gemeinsames Mystery Event, Meine Holde hat es umbenannt, da guck. Nein, also Hedwig Eule hat schon gesagt, wir machen ein gemeinsames Mystery-Event. Und dann habe ich gesagt, dann ist es ja kein CCE, sondern ein GME. Ein GME, ja, okay. Dann ist es ein GME. Wie auch immer Event mit anschließendem Mystery. Wir hatten einen Reviewer vor Ort, es war Diagnostics. Und der hat im Vorfeld wohl geguckt, ob der Platz, an dem die Finaldose gedacht war, frei ist. Dem war wohl so. Und dementsprechend stand der ganzen Sache ja nichts mehr im Weg. Ja, es war sehr gut besucht, es waren viele Leute da. Auch Leute, die man sonst eigentlich auf dem Event nicht mehr sieht. Und wir hatten Spaß. Eine ganze Menge Spaß. Wir hatten sogar Besuch aus Kleinkunsthausen. Ich weiß nicht, wie der sich nannte. Aber ja, der hatte als Zweithobby eben Spielen auf der Bühne. Schauspiel. Wir hatten eine ganze Menge Erinnerungen an Serien, die in unserer Jugend oder Kindheit liefen, an die ersten Comedians wie Otto. Wir rezitierten gemeinsam irgendwelche alten Gedichte von Otto und anderen. Und ja, es war sehr unterhaltsam. Über Geocaching selbst haben wir eigentlich kaum geredet. Aber hey, das war eben unsere Tischbubble. Was die anderen da gemacht haben, weiß ich nicht. Was mir aber richtig auf den Zacken ging, ist, wir sind ja in dieser Lokation eigentlich regelmäßig. Und normalerweise funktioniert das auch mit der Bewirtung. Und das hat auch dieses Mal prima funktioniert. Alle kriegten Essen relativ zügig. Es waren kaum Missverständnisse dabei. Die Getränke kamen. Das Ding hat also angefangen um 18 Uhr. Aber ab so 19.30 Uhr schienen wir getränketechnisch ignoriert zu werden. Also es liefen zwar immer wieder Leute mit Tabletts vorbei, da ist eine Bowlinghalle angegliedert und vielleicht war da gerade viel los, keine Ahnung. Man konnte also sehen, da bowlten welche, ja, aber sie liefen halt mit Tabletts und Getränken und allem möglichen Kram dann immer hin und her. Vielleicht war es auch vorne recht gut besucht, aber ich hatte halt zwei Getränke gehabt und danach dauerte es ungefähr 1,5 Stunden, bis mich wieder mal jemand fragte, ob da noch alles in Ordnung sei. Und das fand ich dann nicht ganz so prickelnd. Also im Moment habe ich da so einen Lauf. Erst Wiel, dann Wipperfürth. Da bin ich gespannt, wie es am nächsten Wochenende wird, weil dann ist Overratter Stammtisch. Der fängt nicht mit W an. Vielleicht bricht es das ein bisschen. Ich weiß es nicht. Auch weiß ich nicht, wie diese Aufnahme hier wird, denn ich habe das Aufnahmegerät in der Brusttasche eines Poloshirts nebst Kabel und habe an derselben Brusttasche das Mikro angeklippt, aber so, dass es halt nicht nach oben ragt, sondern mehr zu meiner Holden zur Seite. Mal gucken. Aus Grün? Nee, ja, weil es anders nicht passt. Sonst hätte ich es hier in die Mitte tun müssen. Aber dann atme ich da immer direkt so rein. Vielleicht ist das jetzt so vom Atmen her ein bisschen anders oder ein bisschen besser. Ich kann das halt nicht schwenken. Da hat das Originalmikro für dieses Aufnahmegerät, also das Original-Lavalier, einen gewissen Vorteil, weil das schwenkbar ist am Clip. Aber dieses hier, das hat halt einen festen Clip. Es ist kompliziert. Ich hätte natürlich das andere nehmen können, aber da habe ich keinen. Doch, habe ich eigentlich jetzt auch einen Puschel für. Frank sei Dank, also Frank sei Dank. Aber man ist halt so dran gewohnt, ne, an diesen Puschel. Und der von Frank, der ist auch hellgrau. Und den sieht man auf diesem schwarzen Shirt besser als diesen schwarzen. Weil schwarz auf schwarz gesellt sich gern. Ich weiß doch auch nicht. So, wir gehen gerade an der Limes Schlossklinik vorbei. Am Schlosspark. Bitte beachten Sie die Privatsphäre. Schnauze halten, nicht fotografieren, Köter an die Leine. Und kein Winterdienst. Denn die Schlossklinik, sprich die Burnout-Klinik am Schloss Heiligenhofen, hat vor wenigen Tagen, wenigen Wochen dann jetzt doch die Pforten geöffnet. Ja, und seitdem stehen hier diese Schilder und man darf wieder nichts mehr. Ist natürlich einerseits verständlich, denn wer möchte, wenn er in einer Burnout-Klinik ist, dann auch noch zufällig mit auf Fotos und dann im Internet zur Schau gestellt werden, damit auch jeder weiß, ach guck mal, Person XY hat möglicherweise eine psychische Belastung und ist jetzt da. Da freut sich ein Herr Linnemann, dass er die Leute tracken kann. Das möchte man dann nicht. Bitte? Du bist schon so ein kleiner Pumuckl. Ich bin ein kleiner Pumuckl. Nee, ich bin. Was sich gereimt und was sich reimt, ist gut. Lerne reimen, ohne zu schleimen, wie Oberst Klink zu sagen pflegte. Pumuckl ist mir lieber. Ja, Pumuckl ist dir lieber. Aber dann würde ich mit so einer komischen Stimme reden und hätte rote Haare und komische karierte Klamotten an. Ja, da bin ich schon lieber der Meister Eder, weil ähnlich fett bin ich und ähnlich lang bin ich auch. Und ich kann mit Holz. Und reimen, weißt? Also bin ich der Pumuckl. Aber was du bist wahrscheinlich eher die, wie hieß die noch, Hex, Hex, kleine Hexe? Obwohl auch nicht, du bist ja dann eher die große Hexe. Obwohl ja, Hexen sind ja out, wie ich neulich festgestellt habe. Denn wer reitet denn auf einem Besen, wenn er Hobbyhorsing machen könnte? Ach, ist das schön, ja. Erst abschnüren, dann improvisieren. Ja, genau. Was er nicht weiß, ich habe ein Kevlar-ummanteltes Mikrofonkabel. Das hält wahrscheinlich mehr als seine Hundeleine. Moin. Moin. Ja, das ist der Kleine. Der kleine Hund randaliert wegen dem entgegenkommenden. Moin. Der kleine Hund randaliert wegen dem entgegenkommenden. Aber der große Hund hinter dem kleinen Hund, der dazugehört, irgend so ein Schäferhund-Mix, der gibt ihm ja Schutz. Und die Person am anderen Ende der Leine mit Alpha Industries T-Shirt, muskulös, tätowiert. Ja, da kann man als kleiner Hund schon mal den Rachen aufreißen. Da vorne läuft wieder einer ohne Leine, guck. Ja, was soll ich sagen? Zwei. Wahrscheinlich kommt der aus dem Ableinen nicht mehr raus. Ja, aber naja, ich meine, wenn die Hunde gut hören, dann ist doch alles prima. Falls nicht, schade, schade, schade. Treffen sich zwei Hunde, einer landet im Napf. Danke. Oh, mit Halti, oder? Ja, all you need, all you can eat. Moin. Da ist nichts passiert. Was hat er denn da für ein Buch in der Hand? Ist das ein Geocache? Da rennt man mitten durch den Wald. Das sieht mir dann eher nach keine Ahnung aus. Vielleicht suchen sie Pilze. Unwahrscheinlich um die Uhrzeit. Als Anfänger, dann weiß man, wie die Pilze aussehen, aber nicht, an welchen Zeiten sie wachsen. Oder die ist mit dem in den Wald geflüchtet, weil am Horizont ein anderer Hund auftaucht. Ja, ja. Die Frau mit dem Halti auf jeden Fall. Die hat einen auf Karin und großen Hund. Trotzdem weiß ich nicht. Lavalieren beim Schrittieren, da erlebt man was. So auch jetzt, denn plötzlich und unerwartet erspie meine Holde etwas im Wald, was mehr Fragen als Antworten bereithielt. Mysterien über Mysterien. Doch hört selbst. Da gehen wir jetzt mal gucken, was das sein soll. Also hier sind Strippen. Und, aha, Sommercamp der Detektive. Eine Station. Sie heißt das Sicherheitsnetz. Vor euch seht ihr ein Sicherheitssystem der Diebe. Ein verstecktes Alarmsystem aus Spinnenfäden. Ihr müsst euch wie echte Detektive bewegen, leise, vorsichtig und geschickt. Eure Aufgabe, mindestens drei von euch müssen es schaffen, durch das Netz zu kommen und das ohne die Schnüre zu berühren. Sucht dahinter nach Hinweisen und setzt diese zu einem Code zusammen. Ob dieser Code wohl ein Schloss öffnet? Hinweis für den Code von klein nach groß. Ja, also hier sind Strippen gespannt. Der Zettel liegt auf dem Boden. Ich mache da mal ein Foto von diesen Spinnenfäden. Hier an einem anderen Baumstumpf liegt ein Tempotaschentuch. Das sieht eher aus wie eine Toilette. Und hinter diesen Strippen, sprich Spinnenfäden, ist eine Kiste. Da steht 1. Es ist eine Kiste. Ich gehe da jetzt mal vorsichtig dran. Der Deckel ist auf, die Dose ist geöffnet. Es ist hier ein kleines Schloss, bringt nur nichts. Irgendeiner hat diese Dose aufgemacht, obwohl sie hier mit dem Schloss fest ist. Wer auch immer dieses Sommercamp gemacht hat, hat entweder nicht aufgeräumt oder hier wurde vandalisiert. Vandalisiert? Keine Ahnung. Aber es ist auf jeden Fall nichts drin. Und es ist die Station 1. Also ist zu vermuten, hier auf der Rückseite, da sind dann wohl die Codes für das Schloss, sind an Bäumen irgendwelche Zettel, auch an den Baum gepinnt. Das ist ja spannend. Eine 2, eine 8. Und das Schloss hat wie viele Stellen? 3. Da fehlt also noch eine. Dann gehe ich doch jetzt hier noch mal gucken, ob man noch was anderes findet. Es fehlt ja noch eine Ziffer. Hier ist noch eine 4. Ja. Wer hätte es gedacht? Also, eine 4. Das bedeutet, wir haben 248. Dann gucken wir mal, ob sich dieses Schloss öffnen lässt. Ist ja nirgends fest mit 248. Und tatsächlich lässt es sich mit 248 öffnen. Das ist ja der Hammer. Ja, naja. Lassen wir den Kram hier mal liegen. Wer weiß, wofür es gut ist. Aber ja, das Sommercamp der Detektive. Knaller. Peng. Vielleicht finden wir noch andere Sachen. Wer weiß das schon. Vielleicht waren natürlich auch diese Menschen da eben auf dem Weg, das hier zu lösen. Tja, Schatz, dann halt mal die Augen auf, ob man hier noch mehr finden kann. Stellt sich die Frage, ob das jetzt hier unten am Hauptweg weiterläuft oder vielleicht gleich den schmalen Weg hochgeht. Also da ist eine Dose. Um diese Dose ist eine Kette, aber man hat den Deckel auch eigentlich ohne die Kette öffnen können. Da drauf ist ein Zahlenschloss. Vielleicht sollte sich unser Verkehrsminister mal um diese Problematik kümmern. Weil das ist einfach nur bescheuert laut. Ja. Sommercamp der Detektive also. Eine Kette um eine Dose. Die Dose hat die Nummer 1. Und es gibt Hinweise. Und die haben dann irgendwelche Pappzettel an Bäume gepinnt. Mit Zahlen drauf. Und wenn man die Zahlen in die richtige Reihenfolge bringt, von klein nach groß, kriegt man das Schloss auf, mit dem man die Kette öffnen kann. Und ich habe alle drei Zahlen gefunden. Und tatsächlich öffnen sie auch das Schloss. Moin, dumm nur, war nichts drin. Also rumvandaliert. Bitte? War wahrscheinlich gestern schon nur nicht aufgeräumt. Oder? Ja, genau. Nicht aufgeräumt. Aber wenn da eine 1 drauf ist, vielleicht findet man ja noch mehr. Die Frage ist, ob abseits dieses Weges oder ob man hätte oben jetzt hier über den Knippen gehen müssen. Ich hätte es ja eher über diesen Knippen gemacht. Naja, wenn wir nichts finden, ist das so. Dann können wir überlegen, wenn wir oben sind, ob wir den Weg hier einfach mal zurückgehen, über den Knippen von oben her. Können wir ja machen, ne? Kommen wir wieder hier unten raus. Aber dann haben wir es gegebenenfalls geschafft. Gut, ich kann mir jetzt vorstellen, das haben hier welche für... Aber im Moment ist doch Ferien, ne? Deswegen Jugendherberge wird es wohl nicht sein. Oder die haben ein Sommercamp an der Jugendherberge. Sommerlager für irgendwas. Wo? Ja, Richtung Gimborn da hinten irgendwo. Aha. Und dann kommen die nach hier. Ja, möglich, möglich ist es. Ist ja schön hier in Lindlar. Hm. Obwohl, in Gimborn ist es auch schön. Da hättest du... Da hättest du... Ach, Ommerborn. Ja, aber da oben ist doch auch Wald. Da kannst du doch auch viel machen. Wir fahren da seit 55 Jahren hin. Da kann man ja auch mal irgendwann was anderes machen. Ja, aber dann musst du ja wieder fahren. Ja. Da kommen ihre Räder mit. Hm. Dann machen die hier einen auf Justus und Jonas und fahren mit Fahrrädern. Oder die öffentlichen Verkehrsmittel gibt es hier auch, wenn auch selten, aber dennoch. Ja, was soll ich sagen? Also öffentliche Verkehrsmittel sind ja hier nach Ommerborn hin ungefähr so rar gesät wie öffentliche Toiletten. Ne? Ja. Ja, guten Tag. Hier ist das Sommerlager Ommerborn. Lieber Herr Bürgerbus, wir sitzen hier mit 30 Leuten und wollen ein Rätsel-Dingsi, Detektiv-Dangsi machen im Park und auf dem alten Trimpfad. Wenn Sie dann vielleicht bitte mit Ihrem 7-Sitzer vorbeikommen könnten, Sie müssten allerdings ein paar Mal fahren. Oder die machen 4 Gruppen. Ne, dann immer, wenn eine Gruppe hier ist, kann die anfangen, dann holt er die nächste. Dann haben die auch immer einen passenden Abstand. War auch nur eine Idee. Muss ja nicht. Kann ja auch anders sein. Ja, könnte. Keine weiteren Stationen. Das ist echt bitter. Jetzt bin ich neugierig, was da drin gewesen ist. Gibt es da nichts in... Was ist in Lindlar los? Facebook oder... Weiß ich nicht. Ich hab nichts gesehen. Guckst du denn da regelmäßig rein? Ja, wurde mir eigentlich angezeigt. Okay. Gibt es da so eine Suchfunktion für? So nach dem Motto, immer wenn Lindler auftaucht, dann kriegst du eine Meldung oder so? Da ist halt, wenn in den Gruppen, wo ich zugehörig bin, irgendwas gepostet wird, wird das... Ach so. Kommt das von Ihnen. Ah, okay. Also gruppenabhängig. Ach, muss ich Mitglied der Gruppe sein. So. Na, wer mag das denn sein? Ich weiß es doch auch nicht. Menschen. Schönen guten Morgen. So alleine? Hä? Alleine. Sie war schon heute Morgen unterwegs. Ah. Ich habe heute Morgen was länger gebraucht. Eine Runde joggen? Nee, oder nur spazieren? Nur spazieren darf er noch nicht. Ach doch, du darfst noch nicht. Nein, du musst noch ein bisschen warten. Ja. Aber dann macht man das derzeit hier, ne? Ja, ja. Genau. Wir, irgendwo müssen die 10.000 Schritte herkommen. Richtig, ne? Nicht von der Couch. Ich jogge nur auf dem Laufband, ich jogge nicht gern draußen. Nö, das ist, ich mache es lieber draußen, ja. Das ist mir aber, ja. Aber besser ist ja, man macht überhaupt Hauptsache was, überhaupt, ne? Genau. Ne, Bewegung so. Ist und trotzdem super. Konnte ich Lindler läuft mitmachen. Das war ja. Von daher... Passt okay. Das doch. Ja. Du arbeitest ja dran. Ich arbeite, ja, definitiv nicht. Der steht da und macht Fotos, ich stehe da und mache Fotos oder Videos oder kommentiere das Ganze im Podcast. Haha, nein, ich schneide dich raus. Nee, alles gut. Nee, darfst du drin bleiben? Gut, bleibst du drin. Das Sommercamp der Detektive. Sagt dir das was? Nee. Gut. Wir haben da oben eine Station gefunden. Die ist da so im Wald drin. So, sie hat Strippen gesehen und dann liegt da unten irgendwie so. Naja. Hier vom Kindergarten sein? Weiß ich nicht. Hast du hier irgendwo was Komisches gesehen am Weg? Wahrscheinlich nicht, ne? Ja, auch schon mal von den Pfadfindern irgendwas. Also, ne, könnt ja andere Sommerlager auch geben. Also ich kann die vom Kindergarten, Kiste. Die sind ja schon mal, ja, das gehört glaube ich nämlich auch zum Kindergarten dazu. Da sind Fußabdrücke und sowas drin. Die hingen mal da an der Wand dran. Ja. Und, das, ich weiß nicht, ob das noch ist. Doch, das ist das. Das ist derselbe Zettel. Ja, das ist derselbe Zettel, genau, weil da hinten ist... Letzte Woche war oben am Hahnzell ein Zeltlager. Ja. Dann kommt das vielleicht daher und die haben ihren Müll nicht weggeräumt. Ja, weil da oben, da sind so Strippen, also die haben das ähnlich wie ein Spinnennetz und dahinter, da soll dann, da war halt eine Kiste, kennt man halt vom Geocaching, hat man halt ein Auge für. Da war halt so ein Schloss dran und dann haben sie die Codezahlen für das Schloss irgendwo an die Bäume gepinnt. Deswegen. Und wir suchen jetzt halt so ein bisschen, wo kann es hergekommen sein? Das war Station 1. Wenn jetzt hier eine 2 steht, sind wir auf dem richtigen Weg. 2? Nee, ich glaube, das ist dann hier Kindergarten oder so. Ja, dann schauen wir mal, ob wir weiterkommen. Danke. Euch, ne? Schönes Wochenende. Ciao. Ein Spurenmemory. Na, hier unten ist schon eine 3. Was ist das? Keine Ahnung. Und was ist drin? Eine Kiste mit der Nummer 2. Die 4 Karten, die zu den großen Spuren passen, untersucht die Karten nach Hinweisen, Zahlen notiert. Vielleicht könnt ihr damit eine weitere Box öffnen. Gut, also hier ist auf jeden Fall eine Box und in der Box drin ist nichts mehr, weil irgendeiner hat die ganzen Kistchen aus der Box rausgetan. Hier sind also Fingerabdrücke, Füße, irgendwas. So, dann lese ich das jetzt auch nochmal ein, damit es sauber ist. Also es ist Kiste Nummer 2. Spurenmemory. Die Diebe haben Spuren hinterlassen, aber auch falsche, um euch zu verwirren. Findet die 4 passenden, die wirklich zu ihnen gehören. Eure Aufgabe, findet die 4 Karten, die zu den großen Spuren passen. Untersucht die Karten nach Hinweisen. Zahlen notiert, vielleicht könnt ihr damit eine weitere Box öffnen. Ja, na toll. Hallo. Hallo. Dann sind wir mal gespannt, ob es weitergeht. Was ein Müll. Setz dich nur dahin. Ich dachte schon, die machen das. Hä? Ja, es ist arg. Ja, was ist denn mit Hahnzell im Sommerlager war? Ich weiß auch, dass von dem... Ja gut, vom Hahnzell können sie ja hier runter marschieren, ne? Dem Träger, wo ich mal sagte, wo eventuell ein Tausch... Wo die, meine ehemalige Kollegin arbeitet, ne? Bei dem Träger, die machen... Aber aus Halver im Ding auch Sommerlager. Das ist jetzt nicht für hier, aber. Ja gut, oder die ganze Geschichte geht zum Hahnzell hoch, wenn die da ihr Lager hatten. So nach dem Motto, dass hier unten dann die 2. Station war. Und dann geht es halt hier hinten über die Straße am Schellerhof hoch und bis zum Hahnzell. Und wenn die da oben ihr Lager hatten, dann wird dann da oben vielleicht das Grillen sein oder keine Ahnung. Glückliche Ausklärung. Ja. Nach dem Motto, ihr steigt unten in Lindler aus, wir gehen spazieren und ihr findet den Weg zum Sommerlager. Ja, oder so. Aber dann müsste ja in den Dosen vielleicht auch ein Hinweis gewesen sein, wo man dann weitergeht, weil... Genau, und deswegen, weil sie den mitgenommen haben, ist der weg. Bin trotzdem mal gespannt, ob oder wann das aufgeräumt wird. Nicht, dass es der Owner von Adeline war. Tja, nun. Hätte natürlich sein gekonnt, dass es dann nicht mehr hier lang geht, sondern hinterm Kapellchen hoch, ne? Aber das sehen wir ja dann, wenn wir jetzt gleich den Weg runtergehen, weil da geht es auch irgendwie rein. Ist wahrscheinlich eine Toilette. Ja. Ja, aber siehst du, so kommst du vom Geocaching-Mystery-Event zu einem echten Mystery, was jetzt noch keine wirkliche Lösung bietet. Ja, habe ich auch gerade gedacht. Oben an der Hütte gucken. Und wenn es da nicht ist, gehen wir einfach nochmal oben über die ehemalige Hütte. Wenn es an der Jugendherberge ist, wäre es natürlich auch eine Möglichkeit. Aber wo willst du dann eine Zwischenstation machen, ne? Dann käme ja quasi bis zum Herbergsweg fast nichts mehr. Vielleicht an dieser Hexenlinde. Oder die haben eine Karte gefunden, wo die Wege sind, damit sie wissen, wo sie abbiegen müssen. Ginge natürlich auch. Hier sind heute noch nicht so viele gegangen. Ich merke das daran, dass ich immer Spinnenweben im Gesicht habe. So, das steilste Stück. Und danach wird alles besser. Da war Fila Lülala. Hat es wieder irgendein Motorradfahrer gelatzt. Oder so, aber das hörte sich nicht nach Feuerwehr an. Das war mehr so eine leichte Tröte. Aber naja. Ich habe gedacht, es wäre eine. Aber guck mal, was hier Brombeeren gibt. Das ist der Hammer. Ja, was man halt hier nicht weiß, ist, wenn die so niedrig sind, also unter 80 cm, da würde ich mir Sorgen wegen dem Fuchsbandwurm machen. Gut, wenn du einen kochst, dann wahrscheinlich eher nicht, weil das dürft ihr nicht schaffen, wenn du da mal so ein Ei hast. Aber die Dinger so zu essen, hat dann doch ein gewisses Risiko, ne? Weil die sind hoch genug und die sind schwarz, guck mal, die müssen reif sein. Ja, die sind noch nicht ganz fest. Nee, ich gönse dir. Also wir haben hinten Brombeerranken unterm Kirschbaum. Ja. Ja, die wachsen so schon meterweise in die Wiese rein. Da fahre ich dann immer mit dem Mäher drüber, aber der macht sie nicht wirklich ab. Ich sage ja, da hinten, da müsste mal so richtig freigeschnitten werden. Ja. Muss ich mal gucken, was die Heckenschere dazu sagt. Ja, wenn man die jetzt so kultivieren könnte, immer schön kurz halten, auf eine gewisse Höhe, dass das Viehzeug da nicht drankommt, dann wird natürlich nett. Ja. Ja gut, wenn du die haben willst und dich drum kümmern magst, dann pflanzen wir die an. Wenn wir die haben. Ja, genau. Haben ist besser als brauchen, ne? Ja. Halt eher mal Geld aus dem Laden und kauf mal welche. Ja, also siehst du, hier kommen die Birken und die Eichen und hier kommen die Kiefern und dazwischen Birken. Die kommen hier ordentlich. Guck dir das an. Schöne Kiefern. Ja, wir sind jetzt hier, für die, die es nicht wissen, woher auch, auf Höhe der abgebrannten Schutzhütte. Des Kifferhütchens, wie wir so schön sagen, die gibt es ja nicht mehr. Und hier oben hatten sie ja ziemlich viel abgezäunt. Ist es immer noch, weil sie aufgeforstet haben. Ja, und dann haben wir jetzt linksseitig in Richtung Trimfahrt runter Kiefern und rechtsseitig Eichen und Birken. Nebst ganz vielen Farnen und Brombeeren. Ohne Ende Brombeerranken mit leckeren Brombeeren dran. Manche sind reif, manche noch nicht. Die Holde tut sich daran gütlich. Die wachsen hier in Höhen von ungefähr einem Meter zum Teil. Da sehe ich das Risiko jetzt auch nicht so, dass man sich da was holen könnte. Ja, ja, 5 Portionen Obst. Wir gehen jetzt den schmalen Pfad runter, der von hier oben Richtung Kapelle und Richtung Trimpfad führt, um zu sehen, ob wir möglicherweise unter Umständen vielleicht noch auf eine Station treffen. Vom Sommercamp der Detektive könnte ja sein. Falls nicht, haben wir diesen Weg ausgeschlossen. Den anderen Weg hinten von der Dreifaltigkeit zur Johanneskapelle auch. Und dann könnte man mutmaßen, dass der Weg halt von der Dreifaltigkeitskapelle Richtung Sommerlager vielleicht oben auf dem Hahnenzell geht, man weiß es nicht. Also irgendwer wird es schon wissen, aber ich halt nicht. Das ist hier übrigens auch diese Strecke, wo sie die Indianerköpfe in grün, ja, ich muss das mal so sagen, weil ich wüsste nicht, wie es sonst heißt, mit grüner Farbe und Schablone an die Bäume gesprüht haben. Ich erzählte ja damals davon. Ja, jetzt ist wahrscheinlich eher Kettensägenlager, wie ich höre. Ist ja Sonntag, da kann man ruhig mal Lärm machen. Ja, und die sind hier an diesen Bäumen schon relativ weggewittert, also die braucht man eigentlich nicht mehr. Da könnte jetzt natürlich was Neues sein. Aber wir sind jetzt halbe Strecke zum Kapellchen runter und da ist bislang noch nichts. Was ist denn da vorne? Haben sie da was aufgeschüttet oder? Das könnte tatsächlich von dem Kindergarten sein, der ist ja direkt da vorne. Ja. Dass die hier oben ihren Spielwiese haben. Ja. So ein Haufen aufgeschüttet. Wird ja wohl nicht dahinter sein, aber gut. Klingt nach ein bisschen Spaß mit dem Freischneider oder so, ne? Nee, Kettensäge kommt besser. Das ist mehr Freischneider. So Freischneiden mit dem Faden, oder? So, hier geht's zum Kapellchen runter. Die Bohlen, die sind auch schon ziemlich abgeranzt und verwittert. Könnte man ja mal was Neues machen, weil so ist das eher nix. Zumal da jetzt Eisen aus dem Boden stechen, die ja dann durch die Bohlen nicht mehr vernünftig abgedeckt sind. Wenn da einer fällt, ist das keine waldtypische Gefahr mehr, sondern ein menschgemachtes Risiko. Risiko, Risiko. Ja, und dann rennt man durch den Wald und bleibt irgendwann, weil man gestolpert ist, auf Moniereisen hängen. Auch nicht schön. Ist dann so ein bisschen wie hieß das? Last Destination oder? Final Destination, genau. Ist dann so ein bisschen wie Final Destination. Ich starb in Lindlar im Wald auf ein Moniereisen gefallen. Pff. Das wäre ja hier eigentlich so ein idealer Pfad für Detektive, aber ja, nix. Aufgrund der Aufgabenstellen sind die jetzt nicht so. Meinst du, ist für Senioren, ja? Nee, ich dachte eher für so Grundschulen. Also erste Klasse oder Kindergarten. Ja, aber die kannst du hier ja. Die kannst du hier nicht hergehen lassen. Das ist viel zu gefährlich. Ja, zumindest nicht in größeren Gruppen mit nur zwei Betreuern. Ja. Wenn die rennen und toben und so. Du musst ja die Aufsicht bekommen. Ich muss mich überlegen. Hat denn hier gegraben? Also hier sind keine Eicheln oder sowas runtergefallen. Das muss ja Hund oder irgendwas gewesen sein. Schweine waren das nicht. Wie man schön die Frau hat bestimmt. Da wüsste ich, wo er die findet. Das videoüberwachte Gelände meinst du? Ja, also jetzt ohne Scheiß. Du musst ja nicht ins videoüberwachte Gelände. Ich meine, der ganze Berg ist voller Grauwacke. Auch da, wo jetzt nicht abgezäunt ist und alles, das ist halt frei. Was? Steine aus dem Wald mitnehmen? Aha. Wenn du mal einen aufhebst, ist das ja eine Sache. Ja. Nicht, ich habe nicht gesagt, dass du da mit dem Bagger reinfahren sollst und dann einen LKW beladen. Ich jedes Wochenende noch einen Rucksack nehmen und gehe dann nachher den Garten. Nicht? Das darfst du nicht. Du darfst keine Steine aus dem Wald mitnehmen. In welchen Mengen? Ja, das ist ja wieder fishy. Also das ja, da muss es dann ja eine Begrenzung geben. Wo beschrieben, was eine adäquate Menge ist. So ein Kilo pro Woche oder zwei oder eine Tonne. Ich weiß es auch nicht. Also wie du keine Pflanzen ausmachen darfst, um mitzunehmen. Doch, tatsächlich darfst du das. Steht so im Gesetz. Du kannst im Wald, je nachdem, wenn du mal so ein Pflänzchen mitnimmst, also eins, ja. Das ist nicht so problematisch. Aber Pflanzen ist ja nur. Pflanzen möchtest du? Nee. Das ist aber eine andere Sache. Ja, aber hey, das sind Steine. Ja, trotzdem, die dienen ja auch zu irgendwas. Die dienen ja auch teilweise zur Sicherung. Was? Weiß ich nicht. Also ernsthaft, das sind ja Bruchsteinhügel. Die haben einfach nur Abraum weggekarrt und irgendwo hingekippt. Und das interessiert jetzt seit Jahrhunderten keine Sau mehr. Ich glaube, das würde der Besitzer nicht mal schnallen. Was aber jetzt kein Aufruf dazu sein sollte, hier die Linderer Wälder zu entsteinen. Ne? Also möglicherweise hat ja auch die Holde recht. Aber die Frage ist ja auch, wem gehört der Grund und Boden? Da müsstest du dann mal gucken. Und es gibt mit Sicherheit, also ich wüsste pauschal, weil hier ist ja überall Grauwacke im Boden. Ne? Ja? Also da fragst du einfach irgendeinen, dem so ein Waldstück gehört. Ja, da sind wir wohl schlechte Detektive. Ne? Nix gefunden. Ich weiß nicht, wie viele Stationen es gab. Zwei. Super. Nee, da gibt's ja, eventuell stand da was von wegen noch eine. Ja, das war ja die in der Kiste. Du musstest ja die Spuren zuordnen und mit den Nummern wieder die Kiste aufmachen. Ja. Das war ja noch eine Kiste, die da drin. Die erste hier und die zweite drin. Ja, aber das wäre dann schon... Kleine Detektive. Ja, zwei extrem aufwendige. Manchmal denke ich mir, weißt du, wenn Leute ihre Motorräder so laut machen, ne? Die stehen doch total auf Lärm, ne? Und auf so geile Motoren. Also, man sollte eine Dezibelgrenze festmachen. Und wenn einer das Ding lauter macht, dann müsste es eine rechtliche Grundlage geben, den mit so einem, kennst du diese Motoren von den V2-Raketen, die damals hatten? Diese, ja, das war so. Du hast so ein Gasgemisch und dann so eine Federscheibe, die dafür sorgt, dass das Ding diesen Höllenlaut... Pulsstrahltriebwerk heißt das Ding. Gebt es in die Suchmaschine eures geringsten Misstrauens ein, wählt ein Video und genießt. Diesen Höllenlaut, das schaffst du mit so einem Motorrad nicht. Und dann den Typ mit so einem Motor in einen Raum für 48 Stunden und das Ding volle Lotte laufen lassen. Einfach nur, damit er mal das Gefühl hat, wie geil das ist, wenn man sich die ganze Zeit so einen scheiß Lärm anhören muss. Ja, und danach, da kann er dann weiter mit seinem Motorrad fahren, weil ich gehe dann davon aus, das hört er dann auch nicht mehr, wie laut das ist. Dann ist der Bedarf, glaube ich, gedeckt. Und dann werden jetzt wieder alle sagen, kannst du das nicht machen, das ist Folter und genau. Aber ich sehe ja auch nicht ein, dass so einer meint, so pff, mir doch scheißegal, was die anderen davon halten, ne? Hauptsache mein Bock ist laut. Dann müsste man sich doch auch mal dagegen auflehnen, finde ich. Ist doch adäquat. Wer Lärm liebt, soll Lärm haben. Ne? Die Geister, die ich rief, wäre doch okay. Ich habe ja echt das Gefühl, ich habe die Schritte heute voll, bevor ich zu Hause bin. Ja. Ja. Dann hatte ich weniger vorgearbeitet, weil ich habe 8,7. Nee, insgesamt habe ich ja. Ja, ich weiß. 9,9. Ja, genau. Aber ich hatte ja noch die Uhr, glaube ich, hatte ich die heute am Lader oder gestern? Nee, gestern, ne? Die Uhrhörer auch. Ja. Apropos, ich habe mir mal neue Dinger für meine blauen Kopfhörer bestellt. Polster? Ja. Ja, ich habe gesehen, die bröckeln ein bisschen. Ja, das ist der Nachteil, wenn du so Kunstlederdinger hast. Obendrauf ist es mir egal, aber das war auf dem Kopf nicht, aber das am Ohr. Ja. Habe ich gerne. Ich will ja jetzt brauchen für... Ja, da müssen wir auch noch dran, weil es quietscht, ne? Bevor es kaputt geht. Nicht, dass da nur eine Schraube los ist und die geht dann in den Acker. Das wäre doof. Ja. Was mir am meisten auf den Keks geht, ist, dass man es da zerlegen muss. Ne? Nee, das ist mir schon klar, weil jedes Mal, wenn ich dich morgens höre, wiek, wiek, wiek, wiek, wiek, wiek. Ja, ich muss gucken. Wenn nächstes Wochenende K1 da ist, wir können dann vielleicht auch mal nach dem Ding gucken. Da habe ich noch einen kräftigen dabei, wenn wir das Ding irgendwie anheben müssen oder so. Oder mal auf die Seite drehen. Aber erstmal müssen da die Verkleidung runter, damit wir das Problem an sich finden. Knaller. Ich frage, ob die Feuerwehr noch ein bisschen flutet. Ja, das macht ja, das ist ja das Schöne. Dann, wenn du flutest, dann hauen die ja so durch. Wenn du nicht flutest, dann bleiben ja immer wieder welche an irgendwelchem Gestrüpp hängen. Naja, an irgendwelchem Gestrüpp ist ja die eine Sache, aber wenn... Ja, soll ja auch Wasser, dauern. Wenn kein Wasser drin ist, dann... Ja, da ist doch Wasser drin. Ja, und dann kommen die nächsten Steine und dann ist nichts mehr. Ja, doch, die werden sich da stauen und irgendwann ist der Staudruck so groß, dass sie dann doch weitergehen. Also das macht ja den Reiz aus. Ja, meinst du nicht? Doch, das macht total den Reiz aus. Ich fände schon schön, wenn ein bisschen mehr Wasser da wäre. Mehr Wasser? Ja, da sind wir aber weit weg. Das müssen sie dann wirklich bringen, ja. Weil hier ist ja Süßwasser und kein Meerwasser. Das ist ja viel zu kompliziert. Okay. Mhm. Der Rosengarten. Und da dieses Elektroding, das ist immer noch abgerissen, ne? Ja, das ist damals schon, beim Zehnjährigen war das schon scheiße. Der Rosengarten am oberen östlichen Eingang des Freizeitparks ist ein Quell diverser Festivitäten. Nicht nur zum 10-jährigen Geocaching-Jubiläum eines gewissen Traveling Jacks oder als ehemalige Heimat eines diesbezüglichen, aber bereits archivierten Geocaches, nein, auch als regelmäßiger Austragungsort des Lindlerer Weinfests. KRD berichtete. Damit aber nicht genug, denn am 30.08.2025 wird hier, unter dem Motto »Quietsch dich ins Ziel beim ersten Entenrennen in Lindlar«, mutmaßlich zum ersten Mal in der Geschichte des Ortes das erste Entenrennen in Lindlar veranstaltet. TuS Lindlar 1925 e.V. schreibt: Erstes Entenrennen in Lindlar. Hol dir deine Rennente und sei dabei, wenn wir den Bach zum Rennparadies machen. Startplatz sichern. Rennenten gibt's ab dem 18.08.2025 bei Elektro Bremer, der Severinus Apotheke und bei Seasons Mode. Kosten pro Ente nur 2 Euro. Tolle Preise warten, Schwimmkurse, Schwimmequipment und vieles mehr. Wichtig, bitte sei am Renntag 30 Minuten vorher da, um deine Ente zu registrieren. Datum 30.08.2025, Treffpunkt am Rosengarten am Sportplatz Lindlar. Mach mit und feuere deine Ente an. Oder meine. Oder die der Holden. Denn mutmaßlich wird meine Holde 2 Entner stehen, eine für sich und eine für mich, und ebenso mutmaßlich werden unsere Enten und wir dann dabei sein, wenn sich um 11 Uhr, sofern ich's richtig verstanden habe, Hunderte, wenn nicht Tausende oder gar Millionen Quietscheentchen in den Lenneverbach ergießen und das wässrig veralkte Rinnsal zur gelben Entenwelle mutiert, die sich alles verschlingend Richtung Schloss wälzen wird. Unter dem johlenden Geschrei der anfeuernden Enteneignenden und des unendlichen Publikums, also der Menschen, die gar keine Ente ihr eigen nennen. So wälzt sich also die perfekte Welle aus gelben Entenleibern gen Schloss, also der Burnout-Klinik mit perfektem Blick aus den großen Fenstern des Bettenhauses. Und dann stelle ich mir vor, wie ein psychisch belasteter Patient oder eine Patientin, völlig egal, gerade mit einer Tasse Kaffee in der Hand, den Blick in die samstägliche Freizeitpark-Idylle genießt. Die Person lächelt. Der Blick schweift von der Minigolfbahn über den Teich, von dort zum Skaterparadies, als sie im rechten Augenwinkel diesen Moloch aus Entenleibern wahrnimmt, der mit rasender Geschwindigkeit die Ufern des Baches überwindet und sich in den Park ergießt. Entenquietschen vermischt sich mit den Schreien verängstigter Freizeitsuchender, die in Panik versuchen, den Strom der Enten zu entfliehen, als die Kaffeetasse die Hand der Person im Bettenhaus verlässt, zu Boden fällt und zerschellt, während sie, also die Person, der Patient oder die Patientin, völlig egal, mit angstverzerrtem Gesicht und zur Salzsäule erstarrt, ungläubig über die Szenerie blickt. Ja, also so oder so ähnlich würde sich zutragen, das erste Entenrennen in Lindlar. Ich werde berichten, mutmaßlich. Damals schon, beim 10-Jährigen war das schon scheiße. Dann hast du es ja wahrscheinlich auch schon, ne? Ja, klar. Ich habe meinen Schritt zu höher. 9940. Ja, heißt ja nichts. Vielleicht bist du den Rest geschwebt. Also, hast du mich also schweben sehen in deinen Engelsflügeln oder... Ja, ja. 12 Elfen. Ja, oder so. Ja, das Thema hatten wir gestern auch. Dosenfischer. Ja. Wann die denn aufgehört haben. Und wegen dem deutschen Eck in Koblenz. Der Schal? Ja, vor allen Dingen die Engelsflügel, ne? Ja, die auch. Mein Schal. Ja, ziemlich absurd. Dein Schal? Ja. Bei den hast du noch, ne? Ja, ja, klar. Hallo. Hallo? Hallo? Hallo? Einen der wenigen Schals. 20. Es gab 20 frei verkäufliche und die 3 für die. 23? Ja. Oder 25, also da nagel mich nicht drauf fest, aber nicht 23 wäre eine geile Zahl. Ich meine 20 freie und 3 für die. Da. Da rechts. Haus im Park. 23.08.25. Bahn 19. Start 12 Uhr, Ende 22 Uhr, Eintritt frei. Ja, Bahn 19 ist ja nur die Kneipe, also hier das Minigolf-Bistro. Aber das heißt ja nichts. Ja, irgendeiner hat hier echt Probleme damit, dass er Plakate von. Wie ihr hörtet, blieben viele Fragen offen. Obwohl jetzt im schwülwarmen Sommerloch möglicherweise Zeit für Antworten wäre. Eine Frage lässt sich jedoch schon jetzt beantworten. Nächste Woche gibt's keine Konserve. Es muss einiges in die Inst zum TÜV und ich muss Strom und Netzwerk legen. Für die Eventualität, dass Glasfaserierende plötzlich und unerwartet Geräte anschließen wollen. Dann müsste man nämlich nur noch patchen und die Sache sollte laufen. Alternativ verschiebe ich die Verlegearbeiten und versuche stattdessen das Laufband der Holden zu entquietschen. Das wiegt dreistellig und da wäre die Kraft von K1 besser eingesetzt als beim Auflegen von Netzwerkdosen. Das kann ich selbst. Zu allem Überfluss ist noch Overather Stammtisch, das erste Entenrennen in Lindlar und Odonien 2025. Letzteres, sofern es nicht regnet. Ob es regnet, entscheidet Holgi am Veranstaltungstag wie immer selbst, an dem mir bedauerlicherweise meine letztjährige Chauffeur und Rettungskraft nicht zur Verfügung stehen wird. Das bedeutet wiederum, ich müsste selbst einsam und seelenallein nach Köln fahren. Mit dem SUV. In die Großstadt. Zu einer Veranstaltung mit lauter Fremden, also von einigen Ausnahmen abgesehen, sofern die vor Ort sein werden. Bei derartigen Eventualitäten würde ich normalerweise mutmaßlich noch schwanken, wenn, ja wenn sich da nicht die Chance für eine persönliche Signatur eines Buches böte. Ungeachtet einer Unterhaltung mit der Autorin selbstverständlich, auf die ich schon ganz gespannt bin. Ob es geklappt haben und wie es gewesen sein wird, hört ihr dann eventuell unter Umständen möglicherweise vielleicht ab dem 4. September. Und mit diesen Bombenaussichten endet Konservenradio Dosenhausen Konserve 238 vom 21.08.2025. Ich danke fürs Zuhören, bleibt gesund und mir gewogen. Das ganze Meer schwappt nur mich, denn ich bin nur ein Pazifisch aus dem Pazifik.